Kapitel 58. Passiv 2. Beispiel. Ist der Brief geschrieben worden? Ja, der wurde schon geschrieben. Ja, der wurde schon geschrieben. Ja, der wurde schon geschrieben. Und jetzt Sie. Ist der Brief geschrieben worden? Ja, der wurde schon geschrieben. Sind die Bremsen schon repariert worden? Ja, die wurden schon repariert. Ist der Mitarbeiter schon informiert worden? Ja, der wurde schon informiert. Ist der Motor eingebaut worden? Ja, der wurde schon eingebaut. Ist der Wagen geputzt worden? Ja, der wurde schon geputzt. Sind die Bremsen getestet worden? Ja, die wurden schon getestet. Sind die Teile bestellt worden? Ja, die wurden schon bestellt. Sind die Teile geliefert worden? Ja, die wurden schon geliefert. Ist das Auto verkauft worden? Ja, das wurde schon verkauft.